Erst jetzt, während sie einen Platz sucht, wo sie sich mit ihm niederlassen kann, fällt ihr auf, wie viele Leute um sie herum auf diesem Waldstück sind. Überall, wo ein schöner Platz zum Ausruhen wäre, sitzt oder steht schon jemand. Manche liegen im Schatten und schlafen, andere machen Vesper, wieder andere lehnen an einem Baum, rauchen und blasen Ringe in die Luft. Wohl, weil diese Leute alle so still sind, hat sie sie zuvor nicht bemerkt. Auf einem Sonnenfleck unter der großen Eiche wächst so ein Gras, wie sie es gern hat. Trockenes, hohes Gras, Büschel für Büschel. Und als sie sich dorthin kniet und den Fischer zu sich hinabzieht, rühren die anderen sich endlich, legen ihre Brote, Äpfel und hartgekochten Eier zurück in die Körbe, falten die Decken zusammen und erheben sich in aller Ruhe, während jene, die an den Baumstämmen lehnen, nun ihre Zigaretten zu Boden werfen und die Kippen austreten. Nach und nach wenden sich alle zum Gehen Hang aufwärts und verlassen den Ort, ohne ein Wort zu Clara und ihrem Fischer zu sagen oder etwa zu grüßen. Der Fischer legt ihr, des Schulzen jüngster und bislang unverheirateter Tochter, seinen Kopf in den Schoß. Und sie beginnt mit ihrem Rock seinen nassen Schopf trocken zu reiben. Hinter der Eiche, direkt in ihrem Rücken, erheben sich jetzt noch zwei letzte stumme Besucher des Waldstücks, die sie zuvor übersehen hatte, und gehen auch fort. Rot ist die Geburt, grün ist das Leben, weiß ist der Tod. Ich kenne ein Tierchen, das heißt Manierchen. Manierchen heißt das Tierchen. Es trägt die Knochen überm Fleisch. In unserem Keller liegt ein Mann, der hat 100 Röcke an. Auf unserem Boden geht was, es tippelt nicht, es tappelt nicht. Weiß schmeißt man's aufs Dach und gelb kommt es wieder runter. In unserem Garten steht ein Schimmel, hält den Schwanz bis in den Himmel. Eine Königin trank Tee, da schwammen drei Reh über den See. Wie hieß die Königin? Ich armer Soldat muss schildwach stehen, hab keine Beine und muss doch gehen, hab keine Hände und muss doch schlagen und allen Leuten die Wahrheit sagen. Loch an Loch, halten tut es doch. Am Anfang fällt den Schwestern nichts weiter auf, als dass Clara sie jetzt manchmal am Morgen besonders höflich begrüßt und sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt, so als seien sie Fremde oder als sei sie ihnen längere Zeit nicht begegnet. An anderen Tagen dreht sie dafür den Kopf weg, wenn die Schwestern ihr einen guten Morgen wünschen. Das Zweite, was den Schwestern und auch den Leuten im Dorf auffällt, ist, dass Clara mit dem Kübel, in dem die Abfälle für die Schweine sind, oft vom Hof geht, statt ihn im Stall auszuleeren. Mit dem Kübel in der Hand durchquert sie das Dorf, geht an Fleischerladen und Schule vorbei und biegt nach der Ziegelei linke Hand in den Uferweg ein. Der alte Warnack, dessen Gelände zur Rechten an Claras Wald grenzt, berichtet dem Wurrach, dass Clara immer erst dort ihren Kübel ausleere, irgendwo im Gebüsch, und dann setze sie sich ins Gras, den Rücken angelehnt an die Eiche, die Füße hochgelegt auf den umgekehrten Kübel, rede sie mit der Luft oder sei einfach still. Nachdem der Vater ihr verbietet, den Hof zu verlassen, beginnt sie, sich auf der Klotthofstelle zu verstecken. Sie hockt sich hinter die Büsche und Bäume des Gartens oder unter Bretter, die angelehnt irgendwo stehen, steigt auch in Fässer und Truhen. Überall auf dem Hof und im Grundstück müssen die Schwestern und das Gesinde gewärtig sein, auf Clara zu stoßen. In irgendeinem Versteck hört man sie jetzt oft heulen und streiten. Zieht man sie daraus hervor, ist sie jedoch stets still und freundlich. Als Grete einmal die Kammertür aufmacht, um einen Besen zu nehmen, steht Clara in dem engen Gelass und lächelt ihr ruhig entgegen, als habe sie im Dunkel schon längst auf die Schwester gewartet. Ein andermal greift sie beim Mittagessen mit der Hand in die Schüssel und streicht sich im Beisein aller den heißen Brei um ihren Mund, als wolle sie den Eingang absichtlich nicht finden. Aber auch dabei lächelt sie und ist es zufrieden. Für einen Augenblick wird es da am Tisch des Schulzen sehr still.